Viele Grüße vom nationalen Widerstand, du linkes Bullenschwein. Du trampelst nimmer auf den Gräbern unserer Kameraden herum. Das türkische Fernsehen ist seit Tagen live vor Ort. Die Aufregung groß. Türkische Medien haben Ludwigshafen schon mit Solingen verglichen. Doch die Brandursache ist noch immer nicht geklärt. Rechtsextremisten greifen im Passerbild gezielt Vertreter des Staates an. Nazis herein, Nazis heraus, hol die Kotztüne aus! Hier kommt der neueste Schwank aus dem Höhenhaus! Nazi-Terror, den es zwar nicht gibt, bedroht die Freiheit dieser Republik! Man ist entsetzt, man ist bestürzt, denn in Potsdam weiniger ungestört. Und die Bügel jagen sie ja grundlos hinter. Alles rechter Terror, sieht doch selbst ein Blinder. Potsdam, Bügel und Passau, willkommen in der Nazi-Horrorschau. Ein Gewinnsklo, mal wieder voll daneben. Den rechten Tätern ist nie gegeben. Ludwigshafen stand ein Zirkel aus. Dort schlugen die Flammen bis zum Dachstuhl raus. Schürte Erdogan, so klein durchs Land. Dabei hat der Kasten durch Rucklau gebrannt. Potsdam, Bügel und Passau, willkommen in der Nazi-Horrorschau. Bauen Ludwigshafen wieder voll daneben. Den rechten Tätern ist nie gegeben. Tralali, tralala, alles klar, wir waren da. Die Blutspuren führen nach mit weiter. Ritzen gegen rechts heißt ein Einsatzgehen. Doch schrei niemals Feuer, wenn's nicht wirklich brennt. Zumindest nicht in Ludwigshafen. Potsdam, Bügel und Passau, willkommen in der Nazi-Horrorschau. Auch im Mittweiter, wieder voll daneben. Der rechte Täter ist nie gegeben. Der größte Gag, der Super-GAU. Der Lebkuchenmesseranschlag in Passau. Er war nicht ill, das war der größte Biss. Seit dem Badeunfall in Zimbiss. Mit dem Lebkuchenmesser gegen den Rechtsstaat. Ein wahrhaft meisterliches Attentat. Alles heiße Luft und kein Haar nach Krebs. Meine Herren, wo bleibt die Kreativität? Daraufhin hätten die Glatze sie festgehalten und ihr ein Hakenkreuz in die Hüfte geritzt. Vor Weihnachten fiel der Verdacht dann auch auf die 18-Jährige. Zwei Gutachten konnten nicht ausschließen, dass sie sich die Rune selbst beigebracht haben. Ob Potsdam, Bügel und Passau, schlecht recherchiert und aller Sau. Die Medienmafia schießt mit Rohrkrepierern. Das ist Panikmache von Pressespielern. Der Terror von Rest, den es gar nicht gibt. Der Terror von Rest bedroht die Republik. Der Terror von Rest, und es weiß ein jeder. Der Terror von Rest, der macht ihre Fehler. Der Terror von Rest. Der Terror von rechts. Der Terror von rechts. Das ist der Terror von rechts. Und es hat mich bestärkt, dass wir alle gemeinsam im Kampf gegen Rechtsextremismus so weitermachen müssen.